Abschnitt 8 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 3. Das Schneeschuhlaufen, die Entwicklung und die Geschichte dieser Kunst, Teil 3. Die dritte Hauptgruppe für Schneeschuhnamen bilden die Worte Sana und Hana bei den um den Baikalsee ansässigen Bojäten. Sana bei den halbsamojedischen Koibalen an den Sanischen Bergen und Tanya an den Tasso-Samojeden in der Nähe der Mündung des Ob. Fußnote: In den Wörtern Sana, Hana und Tanya haben wir einen ganz ähnlichen Lautübergang wie in den Wörtern Zok, Hok und Tok, wodurch die Annahme, dass diese letzten Wörter Abweichungen von einem Worte sind, nur bekräftigt wird. Ende der Fußnote. Um eine Erklärung zu finden, wie diese gleichfalls fern voneinander lebenden Völker, die auch zwei ganz verschiedenen Völkerstämmen angehören, zu demselben Namen für Schneeschuhe gekommen sind, wenden wir uns zum dritten Male jener Gegend zu, wo die Bojäten noch heute wohnen. Außer den bereits erwähnten Namen für Schneeschuhe gibt es bei den sibirischen Völkern noch einige wenige und, wie es scheint, isolierter dastehende Benennungen. Es ist nicht möglich gewesen, wenigstens nicht mit irgendwelcher Sicherheit, dieselben auf einen gemeinsamen Ursprung zurückzuführen, und deshalb wollen wir hier nicht näher darauf eingehen. Man wird sie alle auf der Karte sehen können. Zum größten Teil gehören diese Benennungen Völkern an, die in sprachlicher Hinsicht isoliert stehen und von denen Stammverhältnissen und Wanderungen wir nichts oder doch nur wenig Bestimmtes wissen. Wenn wir nun indessen, wie oben nachgewiesen ist, finden, dass die meisten Benennungen der Schneeschuhe in drei Hauptgruppen geteilt und auf einen von drei Urstämmen oder Wurzeln zurückgeführt werden können, wenn wir ferner, indem wir die Erklärung für die Ausbreitung dieser drei Hauptgruppen suchen, immer wieder in dieselbe Gegend zurückgeführt werden, aus der alle drei ursprünglich stammen müssen, da muss es uns scheinen, dass wir kaum irren können, wenn wir annehmen, dass die Völker, die sich jetzt dieser Wörter bedienen, sie ursprünglich gleichzeitig mit dem Gebrauch der Schneeschuhe kennengelernt haben, und zwar ungefähr in derselben Gegend. Von hier aus haben sie die Schneeschuhe dann mit verschiedenen Wandlungen an ihre jetzigen Wohnorte geführt. Aus der Geschichte ersehen wir ferner, dass die arischen Völker, der größte der Völkerstämme, deren Benennung für Schneeschuhe keiner der drei Hauptgruppen angehört, erst in verhältnismäßig später Zeit die Kunst des Schneeschuhlaufens von den Lappen oder Finnen gelernt haben, die ihrerseits wieder einen Hauptzweig der Völker bilden, welche die ursprünglichen Wörter haben. Außerdem sahen wir, dass ihre Benennungen für die Schneeschuhe neue Wörter arischen Ursprungs sind. Da muss denn die Schlussfolgerung naheliegen, dass die Schneeschuhe ihre jetzige Verbreitung über die Erde verschiedenen Völkern zu verdanken haben, welche die Benutzung in derselben Gegend erlernten und die dann auf ihren Wanderungen nach verschiedenen Richtungen hin die Schneeschuhe mitgenommen und weiter verbreitet haben. Dieser gemeinsame Ausgangspunkt aber ist die Gegend um das Altaigebirge und von Baikal. Dass eine Grenzgegend wie diese das Geburtsland der Schneeschuhe sein sollte, erscheint schon aus dem Grunde wahrscheinlich, weil die Völker, als sie von Süden nach Norden zogen, wahrscheinlich dort, wo der Winter anfängt, lang zu werden und wo der Schnee tief liegt, Mittel erfanden, über die Schneefelder zu gelangen, um nicht auf ihrer Wanderung gehemmt oder während des Winters eingeschlossen zu werden. Zu welcher Zeit die Schneeschuhe erfunden wurden, davon können wir uns nicht einmal annähernd eine Vorstellung machen. Von den Sprachverhältnissen ist uns ebenfalls nichts bekannt. Nur so viel wissen wir, dass es sehr lange her sein muss. Schon am Anfang unserer Zeitrechnung wohnten nach Tacitus Finnen an der Ostsee. Es ist klar, dass die Wanderung des Stammes nach Westen zu sehr lange gewährt hat, während sich ein Zweig nach dem anderen abtrennte und die Zeit, in der die finnisch-ugrischen Völker noch tief in der Mitte von Sibirien beieinander wohnten, ist sicher lange vor der historischen Zeitrechnung zu suchen. Wir müssen aber noch viel weiter zurückgehen, wenn wir die Zeit suchen wollen, in der die verschiedenen Hauptstämme, der finnisch-ugrische, der samojedische, der echt-mongolische, der tungusische, in Klammern, die gewöhnlich unter der gemeinsamen Bezeichnung mongolische Rasse zusammengefasst werden, Nachbarvölker waren oder gar einen Stamm bildeten. Hier kommen wir in einen Zeitraum, der auch nur annähernd zu messen uns jegliches Mittel fehlt. Aber bereits damals sollen also die Schneeschuhe bekannt gewesen sein. Wir Norweger sind bis dahin sehr geneigt gewesen, unser eigenes Land als Wiege und Heim unseres liebsten Sports, des Schneeschuhlaufens, zu betrachten. Eine mehr wissenschaftliche Untersuchung des Themas, wie sie hier zum ersten Male in größerer Ausdehnung unternommen ist, zwingt uns indessen zu der Annahme der vielleicht nicht willkommenen Tatsache, dass wir zu den Jüngeren der zahlreichen Stämme gehören, welche diesen Sport aufgenommen haben und ihn betreiben, und dass wir am äußersten Rande des unermesslichen Striches liegen, auf welchem die Benutzung der Schneeschuhe sogar noch fast allgemeiner zu sein scheint als bei uns. Aber wenngleich wir das Schneeschuhlaufen erst spät erlernt haben, so können wir uns doch damit trösten, dass wir gelehrig gewesen sind. Und umso besser ist es, dass wir diesen Sport zu einer Blüte gebracht haben, wie kein anderes Volk es vermochte. Wie aber sah denn der erste Schneeschuh aus? Die Frage hat sich gewiss mancher gestellt, hat sie aber von sich gewiesen, in der Meinung, dass sie nicht zu lösen sei. Und wenn wir das ehrwürdige Alter der Schneeschuhe in Betracht ziehen, mag es gar hoffnungslos erscheinen, über die Beantwortung dieser Frage nachzugrübeln. Man kann nur die wenigen Spuren verfolgen, die zu entdecken sind. Die Kulturgeschichte hat eine ganze Reihe von Beispielen aufzuweisen, dass sich Gerätschaften und dergleichen nach Gesetzen entwickeln, die vollkommen denjenigen entsprechen, welche die Entwicklung im Tier- und Pflanzenreich beherrschen. Nun ist es ein allgemein anerkanntes Gesetz in der Biologie, dass sich die vollkommensten lebenden Formen dort entwickelt haben, wo große, zusammenhängende Landstrecken den Kampf ums Dasein begünstigten, während einfachere, primitivere Formen sich in isolierten oder entlegeneren Gegenden erhalten oder selbstständig entwickeln. Ein ähnliches Gesetz muss auch in der Entwicklung der Gerätschaften wiederzufinden sein. Wir wollen versuchen, ob es sich nicht auch in den Entwicklungsverhältnissen der Schneeschuhe nachweisen lässt. Das Bedürfnis, über Tiefen und losen Schnee hinwegzukommen, hat die verschiedenen Einrichtungen ins Leben gerufen, die das Einsinken verhindern sollen. Dort, wo der Schnee am tiefsten und am längsten liegt, wird das Bedürfnis am fühlbarsten, wird man am eifrigsten um ein Hilfsmittel bemüht sein. Die größte zusammenhängende Landstrecke, in welcher ein langer Schneewinter herrscht, ist der nördliche Teil der alten Welt. Hier ist es dann auch, wo wir die vollkommenste Entwicklung der Gerätschaften finden, welche dazu dienen, über den Schnee hinwegzugleiten, nämlich der Schneeschuhe. Bei näherer Betrachtung finden wir, dass die Gegend, in welcher wir aus anderen Gründen den Ursprung der Schneeschuhe verlegt haben, vollständig zentral in dieser Landstrecke liegt, die ziemlich genau von den Jahresisothermen plus 6 Grad abgegrenzt wird. Wie wir früher gesehen haben, ist es nicht unmöglich, dass die Völker hier zuerst bei ihrer Verbreitung über die Erde auf Naturverhältnisse stießen, welche Mittel, um über die Schneeflächen zu gelangen, erforderlich machten. Der entsprechende Strich in Nordamerika hat keine Schneeschuhe hervorgebracht. Dies sekundäre Entwicklungszentrum hat dagegen einen selbstständigen Typus geschaffen oder vielmehr aus unvollständigeren, aus der alten Welt stammenden Urformen entwickelt, nämlich den indianischen oder kanadischen Schneeschuh, der mit seinen eleganten, harmonischen Formen von vielen, wenngleich irrtümlich, unserem Schneeschuh, in Klammern Ski, völlig gleichgestellt, ja sogar demselben oft vorgezogen wird. Man wird wenig Aussicht auf Erfolg haben, wenn man nach Formen, welchen den Urtypen des Ski oder Schneeschuhes gleichen, in den Gegenden sucht, wo diese entwickelt sind. Gleich dem Naturforscher muss man sich, um dergleichen Formen zu finden, weit lieber den isolierten Gebieten zuwenden. Wir müssen uns auf Gebirgszüge begeben, die außerhalb des Schneeschuhstriches liegen, die aber bis an die Temperaturgrenze des Schneeschuhs reichen. Hier finden wir verschiedene Arten von Trugern. In der alten Welt kennt man diese Truger aus Tibet, aus Armenien, dem Kaukasus und verschiedenen Orten in Europa. Und innerhalb des Schneeschuhstriches findet man diese primitive Form neben dem Ski unter anderem in Skandinavien und bei den Tschuktschenen und Ainos. Schon in der klassischen Literatur werden primitive Formen von Trugern erwähnt. Im Jahre 400 vor Christus lernte Xenophon, wie bereits in der Anmerkung Seite 42 erwähnt, von den Eingeborenen in den armenischen Bergen Säcke, Chakya, über die Beine der Pferde zu binden. Zitat, da diese sonst bis an den Bauch versanken. Zitat Ende. Der Schnee lag klaftertief, in Klammern Anabasis 4.5, Strabo erzählt ungefähr im Jahr 20 vor Christus, in Klammern 11.5, dass, Zitat, die Bergbewohner am südlichen Abhang des Kaukasus sich Platten, Plateia, gleich Tambourins von ungegerbten Ochsenfell mit Nägeln versehen unter die Füße binden. Zitat Ende. Das sollen sie auch jetzt noch tun. In Armenien werden, in Klammern nach demselben Schriftsteller, auch, Zitat, runde Scheiben, Trichiorki von Holz und Nägeln verwendet. Zitat Ende. Nach Suidas soll Arianos, in Klammern ungefähr im Jahr 140 nach Christus, in einem jetzt verlorenen Werk erzählt haben, Zitat, dass Brutius während eines Marsches in den Bergen, in Klammern Armenien, Fragezeichen, wo der Schnee 17 Fuß tief lag, den Bewohnern der Gegend, die an einen Verkehr während des Winters gewöhnt waren, befahl, vor dem Heere herzugehen. Da banden sie runde Geräte von Weiden, Kykloi ek Lygon, unter die Füße. Zitat Ende. In diesen Schilderungen von antiken Trugern haben wir bereits Andeutungen, die uns auf den Weg zu der Entwicklungsgeschichte der Schneeschuhe, Ski, führen können. Es handelt sich darum, dass man sich oben auf dem Schnee hält, indem man die Sohle, mit der man auftritt, vergrößert. Das Umbinden der Beine mit Säcken wurde wohl, falls diese Stelle bei Xenophon richtig ist, jedenfalls doch nur bei Tieren angewendet. Die Tungusen und andere Polarvölker pflegen das bei ihren Schlittenhunden zu tun, um sie gegen Verletzungen durch den harten Schnee zu schützen. Am nächsten scheint es zu liegen, dass man sich hölzerne Scheiben unter die Füße bindet. Um den Gang zu erleichtern, werden diese dann länglich gemacht. Von dieser länglichen Form kann die Entwicklung zwei Richtungen einschlagen. Entweder geht man von der ganz aus Holz bestehenden Platte zu dem leichteren Weidengeflecht über, so wie Arianos es schildert, und damit haben wir gleich die norwegischen Truger und wahrscheinlich den Ausgangspunkt, von welchem die Truger in ihrer Allgemeinheit sich entwickelt haben. Wahrscheinlich auch die indianischen, wenn nicht ähnliche Einrichtungen selbstständig für sich an verschiedenen Gegenden der Erde erfunden sind. Oder, und das lag nahe in einer Zeit, in der man Tierhäute weit häufiger verwandte als heute, man überzog die Platten mit Leder, um sie stärker zu machen. Das mag dann zuweilen ungegerbte Ochsenhaut mit Eisnägeln gewesen sein, wie Strabo es aus dem Kaukasus berichtet. Denn auf steilen Felsabhängen kam es sehr darauf an, dass man nicht ausglitt. Bei weniger steilen Abhängen und auf der Ebene hat es sich dann bald herausgestellt, dass es weit vorteilhafter war, die Truger zum Gleiten einzurichten. Da lag es denn sehr nahe, sie von unterwärts mit Fell zu bekleiden, an dem die Haare noch festsaßen und, indem sie sich umlegten, eine Gleitfläche bildeten. Man liest oft in Reisebeschreibungen, dass die Naturvölker sich der Tierfelle bedienen, um bergab zu fahren. Strabo berichtet dies aus dem Kaukasus. Die Indianer pflegen zum Beispiel Fell unter ihre Truger zu legen, wenn es bergab geht. Die Bezeichnung, welche die Eskimos für Schneeschuhe, Ski, haben, bedeutet wörtlich, Zitat, Fell zum Gleiten, Zitat Ende, in Klammern nach Kleinschmidt. Ihre Ski sind fast immer mit Fell bekleidet. Aber von dem Augenblick an, wo die Bewegung ins Gleiten übergeht, haben sich die Truger zu Ski entwickelt. Um eine Stütze für die Annahme dieser Entwicklungsweise der Ski zu erhalten, müssen wir untersuchen, ob es möglicherweise noch Skiformen gibt, die durch ihre größere Breite und verhältnismäßig geringere Länge an die Trugerform erinnern. Wenden wir uns ostwärts nach Sibirien, so werden, wie Kapitän A. Jakobsen mitteilt, die Skiformen immer kürzer und breiter. Ganz im Osten, bei den Golden und Gyaken, sind sie nur 1,40 Meter bis 1,60 Meter lang und 16 Zentimeter breit. Fußnote: Ein paar Ski von den Golden befinden sich im Museum für Völkerkunde in Berlin. Diese sind nach Jakobsen 1,40 Meter lang und 16 Zentimeter breit. Sie sind aus Fichtenholz gemacht und mit Rentierfell bezogen. Die Zehenriemen bestehen aus breitem Seehundsfell mit einem breiten Fersenriemen. Sie sind vorn beträchtlich und hinten ganz schwach in die Höhe gebogen. Zitat Ende. Das Verhältnis zwischen der Länge und der Breite ist folglich 9:1. Der Sprung bis zu langen, fellbekleideten Trugern ist durchaus nicht groß, jedenfalls nicht größer als zum Beispiel bis zu drontheimischen oder österdalischen Ski mit einem Verhältnis bis zu 30:1. Einen deutlichen Eindruck, wie klein der Sprung vom Truger bis zum Ski sein kann, erhält man, wenn man die Zeichnungen betrachtet, die Nordenskjöld in seiner Beschreibung der Vega-Reise, in Klammern Band 2, Seite 106, von einem Truger und einem Ski der Tschutschuken gibt. Der Übergang in der Form von dem einen bis zum anderen ist nicht groß. Man mache den Truger ganz von Holz und beziehe ihn mit Fell und man hat einen Ski. Geht man nach der amerikanischen Seite der Beringstraße hinüber, so findet man auch bei den Alaska-Indianern lange, schmale Truger, ähnlich denen der Tschuktschen, die auffallend an die kurzen kleinen Ski erinnern, die man bei vielen ostsibirischen Völkern findet. Ski findet man dagegen nicht bei den amerikanischen Völkern, falls sie nicht später eingeführt worden sind. Wie dies schmaler werden und dies verlängern nach der Ski-Form zu, im westlichen Amerika zu erklären ist und ob es irgendeiner indirekten Verbindung mit den Ski oder einer Beeinflussung derselben zuzuschreiben ist, darüber wage ich mich im Augenblick nicht auszusprechen. Im westlichen Sibirien gleichen die Ski in ihrer Form mehr den gewöhnlichen europäischen Ski. Im Museum für Völkerkunde in Berlin hat man ein paar Samojeden-Ski, in Klammern mit Seehundsfell, gezogen, die nach einer von Kapitän A. Jakobsen vorgenommenen Messung 2,20 Meter lang und 15 Zentimeter breit sind. Fußnote: Kapitän Jakobsen beschreibt in einem Brief an mich diese Ski folgendermaßen, Zitat: Sie sind mit Seehundsfell bezogen und dort, wo der Fuß ruht, mit Birkenrinde ein wenig vertieft. Vor und hinter dieser Stelle läuft eine schwache Leiste an dem Ski entlang. Die Biegung nach vorne zu ist ziemlich stark. Ende Zitat und Ende der Fußnote. Die älteste zuverlässige Zeichnung von norwegischen Ski, die wir besitzen, ist von Stephanus in seiner Ausgabe des Saxo im Jahr 1644. Fußnote: Olaus Magnus, Zeichnungen aus den Jahren 1539 und 1555 sind scheinbar unrichtig. Ende der Fußnote. Diese Zeichnung, von der ich hier eine Kopie wiedergebe, ist äußerst interessant, weil sie in hohem Grade an die Abbildungen erinnert, die wir von tungusischen und ostsibirischen Ski haben. Sie stellt möglicherweise eine jetzt verschwundene Ski-Form dar, die der ursprünglichen bedeutend näher gestanden hat als die jetzige. Zuweilen kann man sogar jetzt noch, besonders in den entlegeneren Gegenden Norwegens, eigentümliche und scheinbar veraltete Formen antreffen. Die fellbekleideten Ski scheinen demnach die ursprünglichste Form gewesen zu sein. Sie ist auch über ganz Sibirien verbreitet und scheint dort die gebräuchlichste zu sein. In den ältesten norwegischen Sagen und Skaldengedichten bedient man sich, wie wir bereits gesehen haben, ursprünglich nur des Wortes Arnda, das jetzt zur Bezeichnung der kurzen fellbekleideten Ski der Lappen und Nordländer verwendet wird. Fußnote: Die Ableitung dieses Wortes lässt sich schwerlich bestimmen. In Smalinen habe ich das Wort andre zur Bezeichnung eines ähnlichen Begriffs, nämlich des Eisens unter einer Schlittenschiene, gefunden. Ende der Fußnote. Nach dem russischen Ableitungswort golos zu urteilen, könnte es, wie bereits bemerkt wurde, den Anschein haben, als ob die Lappen die Benutzung der Ski ohne Fell erst von den Russen erlernt hätten. Dies ist jedoch nicht wahrscheinlich, wenn wir sehen, dass solche Ski auch häufig ganz östlich in Sibirien bei den Tungusen benutzt werden, in Klammern nach Mitteilung von Jakobsen. Freilich haben sie hier dieselbe Form wie die fellbekleideten Ski und sind wohl häufig nur eine Folge von dem Mangel an Fellen. Es hat überhaupt den Anschein, als wenn sie ihre hauptsächliche Entwicklung in Europa erhalten haben, wo man wohl auch weniger Vorrat an Fellen, dafür aber eine desto größere Auswahl von Holzsorten zum Verfertigen von guten, unbekleideten Ski hatte. Fußnote: Als Übergangsform muss wohl die Skiart betrachtet werden, welche noch heute in Österdalen und den benachbarten Gegenden von Schweden sowie auch wohl noch in Finnland benutzt wird und von welcher der rechte Ski, Arndor, kurz und oft fellbekleidet ist, während der linke lang und unbekleidet ist. Ende der Fußnote. Indem man die schwere Fellbekleidung fortließ, konnte man den Ski länger machen und ihm dadurch eine größere Tragfläche geben, so dass er weniger einsank und desto leichter über den Schnee dahin glitt. In Skandinavien und besonders in Norwegen hat diese Skiform ihre höchste Entwicklung erreicht und wo das Dahingleiten über den Schnee und das Vorwärtskommen die Hauptsache sind, da muss diese Skiform wohl auch als die vollkommenste angesehen werden. Um einen kurzen Überblick über die Entwicklungsgeschichte des Skis zu geben, so wie wir sie auf Grundlage des oben aufgestellten betrachten, mag folgender Stammbaum aufgestellt werden. Nicht mit Fell bekleidete Ski, Verhältnis 27:1, Andra, Verhältnis 18:1, tungusische Ski, Verhältnis 9:1, ovale, fellbekleidete Platten. Auf der anderen Seite indianische Schneeschuhe, Weidenplatten, Truger, runde Holzplatten. Ich habe es für nötig erachtet, den Ski und ihrer Geschichte eine so ausführliche Behandlung zu geben, nicht allein, weil es das erste Mal ist, dass sie in weiterer Ausdehnung im Dienste der Wissenschaft benutzt werden oder weil die ganze grönländische Expedition auf ihrer Grundlage geplant und ausgeführt wurde, sondern ich tat es auch, weil dies kräftige Hilfsmittel im Kampf des Menschen mit dem Dasein bis dahin durchaus nicht den Platz in der Forschung der Kulturgeschichte erhalten hat, den es verdient. Es ist ein Gerät, das große, sonst kaum bewohnbare Strecken dem Menschen zugänglich gemacht und das gerade den Winter in diesen Gegenden zur Verkehrszeit umgewandelt hat, indem der Schnee über Berg und Tal von einem Dorf zum anderen Brücken spannt, statt alle Wege und Stege zu verschließen. Augenblicklich besitzen wir in Norwegen eine ganze Anzahl von Skiformen. Einige sind lang und schmal, andere kurz und breit Unter einigen befindet sich ein großer, hohler Rand, unter anderen ein kleinerer, wieder andere haben zwei oder noch mehr kleinere Ränder, während eine ganze Reihe von Formen gar keinen Rand haben und auf der Unterseite völlig glatt sind. Es ist der Zweck des Randes, die Ski fester zu machen, sodass sie, besonders auf harter Bahn, geradeaus gehen, ohne nach den Seiten zu schleudern. Soweit mir bekannt ist, werden Aandra nur an ganz vereinzelten Stellen im Nordland benutzt. Diese verbinden mit ihren vielen Nachteilen den einen Vorteil, dass sie auf einer bestimmten Schneeart glatter dahingleiten als gewöhnliche Ski, indem die Haare des Fells das Festhängen, in Klammern Ballen, des Schnees verhindern, was bei Holz, besonders wenn er frisch oder feucht ist, sehr leicht der Fall sein kann. Ferner besitzen sie den Vorzug, dass sie nicht so leicht zurückgleiten, indem die Haare gegenhalten. Dies hat freilich für einen guten Skiläufer nicht viel zu bedeuten. Es würde uns weit führen, wenn wir uns hier auf eine Beschreibung der zahlreichen verschiedenen Skiformen einlassen wollten, die in Norwegen gebräuchlich sind. Es ist freilich zu beklagen, dass dies noch nicht geschehen ist, wie es auch noch keine Sammlung unserer Skitypen gibt, umso mehr, als unsere merkwürdigsten Formen allmählich durch neue verdrängt werden und verschwinden. Die Länge des Ski pflegt zwischen 2,20 Meter bis hinauf zu 3,10 Meter zu variieren. Das gewöhnliche Maß ist, dass der Mann, welcher sie benutzen soll, wenn sie lotrecht stehen, zur Not die Spitze mit der ausgestreckten Hand erreichen kann. Es ist nicht leicht zu sagen, welche Skiform die beste ist, denn dies richtet sich nach der Beschaffenheit des Schnees und des Bodens, auf welchem sie verwendet werden sollen. Will man schnell über ebene und offene Berggegenden hinweg gelangen, wo nicht viele Schwingungen zu machen sind, so tut man am besten, wenn man lange und schmale Ski benutzt, während es sich von selbst versteht, dass man zum Beispiel in unwegsamen Waldgegenden kurze und breite Ski vorzieht, die leicht zu wenden sind. Bei schwerem, losem Schnee kann man ferner lange und breite Ski aus losem, leichtem Holz benutzen. Als Skimaterial wird in den verschiedenen Gegenden äußerst verschiedenes Holz benutzt. Außer Fichtenholz, was das gewöhnlichste ist, verwendet man das Holz der Tanne, in Klammern auch Grantenaa. Doch kommt dies nur selten vor. Der Esche, Ulme, Eiche, Erle, Espe, des Vogelbeerbaums und ausnahmsweise auch wohl das des Ahorns. Es lässt sich ebenfalls nicht leicht bestimmen, welche Holzart die beste ist, da die verschiedenen Holzsorten ihre Vorzüge zu haben pflegen. Einzelne sind glatter, besonders die Ulme ist hierfür bekannt. Ja, es wird sogar in manchen Gegenden als gefährlich betrachtet, sich der aus Ulmenholz verfertigten Ski zu bedienen, da man sich leicht darauf totlaufen kann. Im Volksmunde heißt es, dass der Teufel selber hinten auf den Ulmenski sitzt. Nicht jeder Schnee ist gleich gut zum Schneeschuhlaufen. So ist feuchter Schnee sehr ungünstig, besonders für Ski, die nicht mit Fell bezogen sind. Es hängt daran fest und ballt sich zuweilen zu einer festen Schicht zusammen, die viele Zoll, ja oft sogar einen Fuß dick werden kann und die das Vorwärtskommen sehr erschweren, was mancher Skiläufer hat empfinden müssen, wenn er meilenweit entfernt von bewohnten Städten und besonders auf dem losen Schnee in den Wäldern von Tauwetter überrascht wurde. Wenn der Schnee so festhängt, sagt man, dass er ballt. Hiergegen hat man verschiedene Mittel. Eins der gewöhnlichsten ist das Tränken der Ski mit Leinöl oder mit Teer, der zum Teil mit Talg versetzt ist. Dies hilft ein wenig. Man reibt auch wohl die untere Fläche mit Talg, Wachs, Stearin oder dergleichen ein. Stearin ist nach meiner Erfahrung das Beste, doch wird es ebenso wie die anderen Stoffe schnell abgenutzt und muss erneuert werden. Am besten haftet das Stearin, wenn man es bei einem Feuer einreiben kann, über dem die untere Fläche des Skis vor dem Einreiben erwärmt wird. Ein anderes, häufig angewendetes Mittel besteht darin, die Ski mit einem Beutel mit Salz, der ein wenig angefeuchtet ist, einzureiben oder auch mit einem gesalzenen Hering. Hierdurch kann man den Schnee eine kleine Weile fernhalten, worauf diese Behandlung abermals vorgenommen werden muss. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jessi Dessau-Roßlau, September 24.